Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Atak. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Gerne. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Aydın, Mehmet Aydın. Oh, sind Sie türkisch? Richtig. Aber ich kann Aydın kein Türkisch. Herr Aydin, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Mein Nachname ist Aydın. Und mein Mhm. Vorname ist Mehmet. Wie alt sind Sie? Wann sind Sie genau geboren? Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin geboren am 12. Juli 1992. Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,75 Meter groß. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich wiege ungefähr 75 Kilogramm. Okay, danke für diese Informationen. Herr Aydin, was kann ich für Sie tun? Also ich bin heute hier, weil ich starke Bauchschmerzen habe. Und Bauchschmerzen. ich habe Angst, dass ich was Schlimmes haben könnte. Die Schmerzen gehen auch nicht weg. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ich habe die Schmerzen seit ungefähr einem Tag, aber die werden jetzt schlimmer. Mhm. Die haben Könnte gestern Nachmittag angefangen. Okay, Nachmittag. Könnten Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die drückend Also das sind so und stechende, drückende Schmerzen. Und die sind so im Mittelbauch. Strahlen aber auch so ein bisschen in den rechten Unterbauch. Strahlen. Wo hinaus? Können Sie bitte. Rechten Unterbauch. Aber sind diese Schmerzen im Mittelbauch anfangen, richtig? Richtig, genau, ja. Mhm. Wie stark sind diese Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 10 unerträglich ist? Also mittlerweile bei ungefähr 6. Sind diese Schmerzen dauerhaft oder gehen sie wieder weg? Ja, die sind dauerhaft da. Dauerhaft. Könnten Sie diese Schmerzen bis zum Ende des Gesprächs aushalten oder möchten Sie Medikamente erhalten? Ich denke, ich kann das noch aushalten. Okay, gut, super. Gibt es etwas, was die Schmerzen verstärkt oder lindert? Also ich habe Ibuprofen genommen, das hilft. Ibuprofen. Kennen Sie Dosierung von Ibuprofen? 400 Milligramm. Mhm. Haben Sie begleitende Symptome wie Erbrechen oder Übelkeit? Ja, Übelkeit habe ich auch, aber ich habe mich noch nicht erbrochen. Oder leiden Sie, haben Sie beim Stuhlgang Probleme? Nein, bisschen Durchfall aktuell, aber nicht viel. Durchfall. Wie oft gehen Sie auf die Toilette Einmal täglich? am Tag. Einmal, okay. Haben Sie ähnliche Beschwerden früher gehabt? Das erste Mal. Zum ersten Mal. Okay. Haben Sie Fieber, Herr Aydin? Nein, nein. Oder haben Sie Schüttelfrost, Nein. Nachtschweiß? Nein. Dann. Hatten Sie einen Unfall oder eine Verletzung? Nein. Haben Sie an Ihrer Haut Farbeveränderungen bemerkt? Nein, auch nicht. Nein. Haben Sie Atemnot Nein, auch oder nicht. Husten? Auch nicht. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Nein, auch nicht. Leiden Sie unter Herzrasen, Herzklopfen? Nein. Okay. Diese Schmerzen sind diese Schmerzen gestern plötzlich oder langsam begonnen? Nee, die haben plötzlich begonnen, plötzlich. Herr Aydin, haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Nein. Okay. Schlafen Sie gut? Normalerweise ja. Wie ist Ihr Appetit? Ein bisschen wenig Appetit aktuell. Okay. Herr Aydın, leiden Sie an irgendwelchen chronischen Erkrankungen? Nein. Oder wurden Sie schon einmal operiert? Ich war noch nie im Krankenhaus, nein. Okay. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikament ein? Ja, Ibuprofen habe ich ja gesagt, ne? Ja, außer Ibuprofen Nein. meine ich. Nein. Sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Ich habe eine Hausstauballergie und eine Katzenallergie. Wie reagieren Sie darauf? Ja, mit Gaumenjucken, Niesen. Unverträglichkeiten? Nein, nicht das Wüste. Aynen, okay, super. Rauchen Sie, Herr Aydin? Ich rauche nicht, nein. Okay. Nehmen Sie Alkohol zu sich? Gar nicht. Oh. Sie sind sehr junger, gesunder Mann. Ja. Nehmen Sie bitte nächste Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Konsumieren Sie Drogen? Nein, aktuell nicht. Okay, super. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Ja, also meine Eltern haben Bluthochdruck. Beide Eltern. Beide Eltern haben Bluthochdruck. Und meine Mutter hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe zwei Brüder, ja. Sind Sie gesund? Die sind gesund. Sind Sie verheiratet oder? Nein. Haben Sie Kinder? Nein, auch nicht. Okay. Ich habe notiert. Sind Sie in letzter Zeit im Ausland gewesen? Nein, das war im Sommer gewesen, letztes Jahr. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich denke schon. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja. Okay. Was machen Sie als Sport nicht? Als Sport, ich laufe, Fitness. Wie oft machen Zweimal in Sie? der Woche. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Programmierer, ITler. Was? Programmierer, ich bin Programmierer. IT, ich arbeite in IT. Programmierer ist ein Beruf. Ja, ich arbeite in der IT, Softwareprogrammierer. Programmierer. Programmieren. Okay. Haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Privatleben? Eigentlich nicht, nein. Ist alles gut. Ja. Herr Aydin, meine wichtige Fragen, ich habe meine wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Haben Sie schon eine Verdachtsdiagnose, was ich haben könnte, eventuell? Ja, ich habe eine Vermutung, aber es ist noch zu früh, um etwas genauso sagen. Zu früh etwas genauso sagen. Deswegen würde ich zunächst bei Ihnen Vital Parameter kontrollieren und eine körperliche Untersuchung durchführen. Aber zunächst würde ich beeilen, Blut abnehmen und eine Bauchultraschall durchführen und einige Untersuchungen veranlassen. Sobald ich alle Ergebnisse erhalten habe, werde ich weitere Informationen mitteilen. Okay. Ich habe eine Frage vergessen. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein, ich habe keine Probleme mit Masseless. Okay. Vielen Dank. Haben Kollegen oder Kolleginnen noch andere Fragen? Herr Aydin, Sie haben schon gesagt, dass Sie Durchfall haben. Wie oft gehen Sie Toilette und wie ist die Konsistenz? Einmal und schleimig. Schleimig. Und haben Sie Schmerzen beim Stuhlgang? Nein, nein. Das ist auch seit gestern nur einmal gewesen, ne? Also, seitdem ich die Schmerzen habe. Und haben Sie Blut im Stuhl bemerkt? Nein, habe ich nicht bemerkt. Danke. Ich habe eine Frage. Sind Ihre Schmerzen? Sie haben Ob Bauch gesagt, Mittelbauch, Oberbauch oder Unterbauch? Ich habe gesagt Mittelbauch, aber in den rechten Unterbauch ziehen. Ich habe auch eine Frage. Ja, bevor die Schmerzen, war Ihnen schwindelig oder hatten Sie Inappetenz? Nein. Ja, Inappetenz habe ich jetzt, seitdem ich Schmerzen habe. Ne? Also habe ich wenig Appetit. Okay. Also ich habe die Schmerzen seit gestern Nachmittag, Ja. ja, im Mittelbauch und in den rechten Unterbauch ziehend. Okay. Darf ich? Wie bitte? Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Haben wir gerade beantwortet? Nein. Ist Ihnen harter Bau aufgefallen? Ein harter Bauch? Ja. Nein. Der ist weich, aber wenn ich drauf drücke, tut das weh. Okay, es gibt keine weiteren Fragen. Sollen wir das Arzt-Arzt-Gespräch beginnen? Ja, Ja? ich kann probieren. Okay. Ja, guten Tag, Herr Oberarzt. Guten Tag. Ich habe heute einen neuen Patient aufgenommen und möchte ihn Ihnen vorstellen. Hätten Sie kurz Zeit für mich? Gerne. Danke, Herr Oberarzt. Unser Patient heißt Mehmet Aydin. Herr Aydin ist 33 Jahre alt, 1,75 Meter groß und 75 Kilogramm schwer. Der Patient stellte sich heute wegen seit einem Tag bestehende, drückende, persistierende Bauchschmerzen in der Mitte mit Ausstrahlung in den rechten Unterbauch bei uns vor. Die Schmerzintensität wurde von dem Patienten mit 6 von 10 auf der Schmerzskala bewertet. Der Patient berichtete, dass die Schmerzen plötzlich begonnen haben. Im Laufe der Zeit hat der Patient Ibuprofen 500 Milligramm eingenommen und diese Medikamente hat ihm Linderung gebracht. Außerdem klagte der Patient über Übelkeit, Nausea ohne Emesis. Fragen nach Fieber, Verletzung, Unfall, Hautfarbeveränderungen wurden verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf schmerzbedingte Inappetenz. Bei ihm sind Vorerkrankungen und Voroperationen nicht bekannt. oder bei ihm. Ha? Nicht bekannt. Richtig. Okay. Bezüglich der Medikation nimmt der Patient Ibuprofen 500 Milligramm bei Bedarf ein. Der Patient hat Hausstaub und Katzenhaarallergien, die sich durch Pruritis und Rhinitis äußert. Er hat Wie keine. bitte? Wie bitte? Der Patient hat Hausstaub und Katzenhaareallergien, die sich durch Pruritis und Rhinitis äußern. Herr Aydin hat keine Unverträglichkeiten. Der Nikotin, Alkohol und Drogenkonsum wurden verneint. Sein Vater leidet an arterieller Hypertonie. Seine Mutter leidet an auch arterielle Hypertonie und an Hypotyreose. Er hat zwei gesunde Brüder. Ja. Brüder. Er ist ledig und arbeitet bei der IT eine IT-Firma als Programmierer. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Der Impfstatus ist aktuell. Läuft zweimal pro Woche. Er hat keinen Stress bei der Arbeit oder im Privatleben. Herr Oberst, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine akute Appendizitis hin, da der Patient typische Symptome aufweist, zum Beispiel plötzlich begonnen und Schmerzlokalisation und Übelkeit, Schmerzintensität. Als Differentialdiagnosen kommen eine Divertikulitis oder chronische entzündliche Darmerkrankung wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich bei den Patienten zunächst die Vitalparameter kontrollieren und eine körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Druckdolenz, Abwehrspannung, Prostatasschmerz, Organomegalie vorliegen. Bei diesem Fall ist Mac-Bernay-Zeichen, nein, Mac-Bernay. Mac-Bernay-Zeichen ist wichtig, sehr wichtig. Natürlich würde ich nach der körperlichen Untersuchung eine Abdomensonographie durchführen, um mögliche andere Pathologien auszuschließen. Gegebenenfalls würde ich eine Computertomographie des Abdomens durchführen. Ja. Dann würde ich eine chirurgisches Konsil anfordern, um die Therapie des Patienten zu optimieren. Was bestimmen Sie im Blut? Und dann danach würde ich eine Laboruntersuchung durchführen und Blutbildentzündungsparameter, CRP, BSG, Leberwerte, Nierenwerte, Prokalzitonin. Und ich habe vergessen, außerdem können wir als Differentialdiagnosen eine Pyelonephritis denken. Deswegen würde ich eine Urintest Ja. bestellen lassen. Und Also am Anfang immer Labor, Urin, sowas in der Art, ne? Und danach kommen erst CT und chirurgisches Gerät, ne? Die Reihenfolge war ein bisschen verkehrt. Ja, richtig. Ich Ja. habe ein bisschen vermischt. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich dann Patienten stationär aufnehmen und einen venösen Zugang legen. Dabei würde ich eine Analgetika, Antiemetika, und empirische Antibiotika verabreichen. Und weiteren therapeutischen Maßnahmen würde ich die Ergebnisse nein, würde ich je nach den Ergebnissen der Untersuchungen anpassen. Sehr gut. Herr Roberts, sind Ich habe noch Sie? eine Frage. Ja. Wissen Sie, was ein Erschütterungsschmerz ist? Erschütterungsschmerz. Kennen Sie Können das? Sie wiederholen, bitte? Bei einer akuten Appendizitis kann man eine Untersuchung machen. Man kann einen sogenannten Erschütterungsschmerz provozieren. Man kann dem Patienten sagen, stehen Sie bitte auf und springen Sie ein wenig. Ja, gibt es eine verschiedene Wenn der Patient dann sagt, ja, ich habe Schmerzen auf der rechten Seite, rechten Unterbauch, dann können Sie schon sicher sein, dass es wahrscheinlich eine Appendizitis ist, ne? Ja, und es gibt eine verschiedene körperliche Untersuchung, zum Beispiel eine, den Namen erinnere mich nicht, aber Psoas-Zeichen. Genau. Und ja, bei der Appendizitis Diese Sachen sollten Sie vielleicht auch erwähnen. Wenn Sie den Patienten körperlich untersuchen, sollten Sie das auch aufführen, was Sie genau machen müssen. McBurney, Erschütterungsschmerz, ja, zum Beispiel kontralateraler Losersschmerz, ne, ist nicht immer vorhanden, kann aber vorhanden sein. Ne? Zum Beispiel. Sind Gut, Sie mit? vielen Dank. Super. Danke, Herr Ja, Roberts. sehr gut. Ich denke, das ist alles richtig, was Sie gesagt haben, ne? Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für Super. dieses angenehme Gespräch. Gut, nächsten Fall oder haben andere noch Fragen? Darf ich eine Frage stellen? Ja. Haben Sie gesagt, ich habe eine Schleimstuhlgang? Ist das Richtig, richtig oder nicht? ja. Schleimigen Stuhlgang. Ja, ist das bezüglich mit Appendicitis? Nein, nein, Nein, ja. nein. Okay. Dankeschön. Manchmal hat man auch gar keinen Durchfall, ne? Meistens hat man keinen Durchfall. Okay. Ich habe eine Frage, Herr Obras. Was können wir als differenzielle Diagnose bei diesem Fall sagen? Also bei diesem Fall kann man letztendlich sagen, dass es eine Divertikulitis auch kontralateral sein könnte. Sie haben richtig gesagt, es könnte eine Pyelonephritis sein. Es könnte eine ganz normale Gastroenteritis sein, eine beginnende zum Beispiel. Ne? Was könnte sein zum Beispiel? Ja, danke. Und genau, sowas in der Art, ne? Genau. Die Kollegin oder der Kollege hat schon mal so aufgeschrieben, was Sie auch gesagt haben. CED, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, bei Damen auch vielleicht eine Ovarialzyste, kann auch sein. Gibt viele Diagnosen. Schwangerschaft kann sein. Bei Frauen, ne? Nicht bei Männern. Okay, gibt es noch Fragen? Es gibt viele klinische Zeichen für die akute Appendicitis, aber manchmal kann sagen, falsche Begriff. Mark-Burney-Zeichen oder Punkt. Wie kann man beschreiben diese klinische Zeichen? Also man sagt in der Regel Mark-Burney Punkt. Ohne Zeichen, ist das Ja, richtig? Mark-Burney Punkt, Schmerz oder Mark-Burney Punkt, ne? Das ist Spina iliaca und Bauchnabel. Anterior superior, Genau, Nabel. genau, genau. Anterior Bauchnabel, superior, nicht? Genau. Nabel. Ja. Spina iliaca anterior superior und Bauchnabel, aber Es ist die außer Monroe-Linie erste, dritte. und dann gibt es den zwei Drittel an der rechten Seite müsste das sein. Wenn man diese Punkte drückt, gibt es Druck oder Druckschmerzen, wenn wir Genau, Druckschmerz. besagen. Ja, Druckschmerzen, ja.